Was nicht laut wurde, war das dem Weltekel unterstellte persönliche Leid. Gerhards Sorge etwa, er werde wohl nie mit einer Pfarrei bedacht werden. Und Moscheroschs inständige Angst, selbst Freunde könnten ihm nicht mehr die maurische Abkunft glauben wollen und ihn laut, nur des Namens wegen, als Juden schmähen, mit Worten steinigen. Oder Weckerlins allem Spaß unterlegte Trauer um seine kürzlich gestorbene Frau. Auch fürchtete der Alte die Heimkehr und Einsamkeit in Gardiner's Lane, wo er, fremd geblieben, seit Jahren hauste. Bald würde er pensioniert werden. Milton, ein anderer Dichter, sollte als Cromwells Parteigänger sein Nachfolger werden. Und weitere Ängste. Und doch musste bei aller Anfechtung Simon Dach über Nacht Kraft geschöpft haben. Er hob sich zu straffer Mittelgröße und sagte, es finde ein jeder noch lebenslang Zeit, seiner hierorts angereicherten Sünden zu gedenken. Für weitere Lamenti sei, nachdem allen die Morgensuppe gespeckt habe, kein Platz. Da er den Gelnhausen nicht am Tisch sehe und kaum zu erwarten sei, dass ihn seine Zerknirschung erlaube, den Lesungen beizusitzen, bestehe kein Grund, ihn zu verurteilen, zumal ein solches Gericht selbstherrlich und nach Art der Pharisäer wäre. Da ihm Freund Rist, nicht nur als Poet, mehr noch als Pfarrer, sicherlich zustimme und ihm aus Gerhards Schweigen kenntlich werde, dass selbst ein so frommer wie strenger Christ ein Einsehen habe, wolle er nun, wenn endlich Laurenberg das Geschwätz mit den Mägden aufgebe, den Verlauf des Tages bekannt machen und das fortgesetzte Treffen abermals Gottes unerschöpflicher Güte empfehlen. Nachdem er seinen Albert beiseite genommen und gebeten hatte, nach dem immer noch ärgerlich abwesenden Gräflinger zu suchen, sagte Dach an, wer letztlich zur Lesung bereit sei. Czepko, Hoffmannswaldau, Weckerlin, Schneuber. Als er durch Zuruf aufgefordert wurde, nun endlich allen zur Freude seine Klage über die verlorene Kürbishütte vorzutragen, wollte sich Dach mit dem Hinweis auf Zeitmangel dem Wunsch der Poeten entziehen. Weil aber Schneuber, von Moscherosch dazu angestoßen, auf seinen Beitrag verzichtete, stand der Lesung dieses Gedichtes als Schlussstück fest. Denn die von Rist und anderen geforderte Verabschiedung des Friedensaufrufes als politisches Manifest, es lagen zwei neue Fassungen vor, wollte Dach außerhalb der poetischen Veranstaltung behandelt sehen. Er sagte, derowegen wollen wir den Kriegs- und Friedenshändel nicht einbrechen lassen in unseren Musenhain, um dessen Pflag wir fürderhin besorgt sein müssen. Sonderachtung der Zäun könnte ein Frost unsere schattige Kürbsranke beißen, dass sie dorret, wie schon nach der Schrift Jonas geschah. Diese Fürsorge wurde geteilt. Zwischen der letzten Lesung und dem, wie man forderte, schlichten Mittagsmahl sollte der Friedensaufruf besprochen und namentlich verabschiedet werden. Nach dem Essen, die Wirtin versprach ehrlich, und das sollte heißen, karg zu tischen, wollten die versammelten Poeten jeder in seine Richtung aufbrechen. Endlich kam Plan in das Chaos. Weil Simon Dach seinen Namen so schutzreich auszulegen verstand, waren wir wieder guten Mutes und grüppchenweise witzig. Schon kam kleiner Übermut auf. Es wollte der junge Birken zum Abschluss den guten Dach begrenzen. Da brach Laurenbergs Zuruf, an welchem Bettpfosten sich die Wirtin ihr Auge gebläut hätte, das Elend vom Vortag abermals auf. Nach allzu langem Stau, sprach die Libuschka, kein Bettpfosten, des Gelnhausen trefflicher Mannesmut habe ihr das gefügt. Die Herren hätten wohl immer noch nicht begriffen, wie übel ihnen der Bauernlümmel mitgespielt habe. Was dem aus dem Maul spaziere, sei alles Lüge aus Lügengespinst, sogar sein Geständnis, dass er dem Sagittario abgelegt habe. Nicht dem Schwed hätten des Gelnhausen Reiter und Musketiere die Fourage abgejagt, sondern höchst eigenhändig, dabei mörderisch wie gelernt, habe der ach so witzig parlierende Landstürzer seinem Ruf Ehre gemacht. Von Soest bis Fechter fürchte man den Grünwams, dem bitte keine Jungfrauschonung ab, dessen Methode bringe selbst Stumme zum Reden. Das Kirchensilber übrigens, die Altartücher und der Messwein seien dem Coesfelder Hurenkloster abgegaunert gewesen. Trotz hessischer Besatzung finde ein Wiesel wie Gelnhausen überall durch. Dessen Partei sei zwischen den Lagern. Der schwöre nur auf die eigene Fahne. Und wenn der Herr Harsdorfer immer noch glaube, es hätte der päpstliche Nunzius persönlich das Büchlein mit den spielerischen Frauenzimmergesprächen dem Stoffel auf den Weg gegeben, damit der Autor es dediziere, dann müsse ihm den eitlen Zahn brechen. Bestochen von Gelnhausen habe ein Diener der Nunziatur das Exemplar aus der Bibliothek des Kardinals gestohlen. Nicht einmal aufgeschnitten sei es gewesen. So fein spinne Gelnhausen seinen Lügengarn. So haltbar leime der Kerl seit Jahren die fürnehmsten Herren. Sie wisse es leidvoll. Kein Teufel könne ihm gleich. Nur mit Mühe gelang es Dach, die allgemeine, seine eigene Betroffenheit ein wenig zu lockern. Harsdorfer hinkt durch. Zorn verdüsterte den sonst gleichmütigen Schepko. Hätte nicht Logau abwiegelnd bemerkt, dass sich gleich und gleich wie Teufel und Köhler gern geselle, wäre abermals ein längerer Disput zu befürchten gewesen. Dankbar klatsche Dach in die Hände, genug jetzt. Er werde den Anwürfen nachgehen, auf eine Lüge passe sich leicht die nächste. Er wünsche, dass sich jedermann dem neuerlichen Lärm verschließe. Ab jetzt werde man nur noch der eigenen Sache das Ohr leihen, sonst komme ihnen die Kunst abhanden. Deshalb wollte Dach zuerst ärgerlich werden, als sein Albert plötzlich Gräflinger in die kleine Wirtsstube führte. Schon begann er den langsträhnigen Burschen mit Vorwürfen einzudecken, was er sich denke, wo er gesteckt habe, ob etwa er an Seckerlins Geldsack zum Dieb geworden sei. Da sah er mit allen, was Gräflinger in zwei Kübeln gebracht hatte, Barben, Plötzen und weitere Fische. Mit dem Netz und den Angelschnüren behängt, die habe er am Vortag bei der Witwe des Telchter Stadtfischers geliehen, stand der junge Mann wie gemalt zwischen ihnen. Er habe die ganze Nacht gefischt. Selbst die Donau führe nicht bessere Barben. Rösch gebraten werde sogar der gretige Plötz schmecken. Das alles könne man mittags tischen, und wer ihn jetzt noch einen Dieb heiße, dem werde er gut Deutsch kommen. Danach wollte niemand Gräflingers Fäuste herausfordern. Man freute sich auf den ehrlichen Fisch. Hinter Dach zogen sie alle in die große Diele, wo ihr Sinnbild, die Distel, neben dem leeren Schemel stand. 19. Kapitel. Keiner zögerte. Alle, und nun auch Gerhard, standen für den notfalls ertrotzten Fortgang ihrer literarischen Sache. Der Krieg hatte sie gelehrt, mit Widrigkeiten zu leben. Nicht nur Dach, niemand wollte sich aus dem Konzept bringen lassen. Zesen und Rist nicht, so sehr sie als sprachreinigende Puristen zerstritten waren, die Bürgerlichen und die vom Adel nicht, zumal sich unter Dachs Vorsitz die ständische Ordnung selbsttätig um ihr starres Gefüge gebracht hatte. Keiner wollte das Treffen auffliegen lassen, nicht der unbekannte Schäffler, nicht der streunende, immer wieder jedem Verdacht ausgesetzte Gräflinger, selbst Schnäuber nicht, der im Auftrag des nicht eingeladenen Magisters Rompler den Ansatz für Intrige suchten. Schon gar nicht die Älteren, Buchner und Weckerlin, denen ihr Leben lang einzig die Poesie wichtig gewesen war. Und auch Gryphius blieb bei der Sache, so leicht es ihm fiel, alles Entstehende im noch unfertigen Zustand als nichtendes Scheinwerk zu verwerfen. Niemand wollte aufstecken, nur weil wieder einmal die Realität Einspruch erhoben und mit Unflat nach der Kunst geworfen hatte. Deshalb blieben alle ruhig auf ihren Stühlen, Schemeln und Fässern im Halbkreis versammelt, als Gelnhausen, kaum hatte sich Czepko zwischen die Distel und Simon Dach zur Lesung gesetzt, vom Garten her durch ein offenes Fenster in die große Wirtsdiele stieg. Mit seinem fuchsigen Bart blieb er auf der Fensterbank hocken und hatte nichts als den Sommer hinter sich. Weil keine Unruhe die Versammlung bewegte, eher ein aus Entschlossenheit rührender Krampf die Herren festigte, glaubte Dach, das Zeichen für Czepko geben zu dürfen. Der Schlesier wollte Gedichte lesen, schon holte er Atem. Da sagte, noch vor dem ersten Vers, Gelnhausen mit einer Stimme, die bescheiden vorklang, doch mit Spott unterlegt war, er freue sich, dass die hoch und weit berühmten Herren, welche unter Apollos Schirm so gegenwärtig wie ewig versammelt seien, ihn, den vom Spessart entlaufenen Bauernlümmel trotz des gestrigen, vom Herrn Schütz streng gerückten, dann aber christlich verziehenen Schwindels wieder aufgenommen hätten in ihrer Runde, damit er, der simple Stoffel, sich weiterbilden könne, bis dass auch er, dem alles Gelesene wirr überhaupt fliege, eine Ordnung zu machen verstehe. So belehrt wolle er in die Kunst, wie grad durchs Fenster, den Einstieg finden und, falls die Musen geneigt, zum Dichter werden. Nun erst brach der gestaute Ärger auf. Hätte er stillgesessen, nun gut. Wäre er ihnen mit leisem Dabeisein behilflich gewesen, Großmut zu zeigen, noch besser. Aber die Anmaßung, ihnen gleich sein zu wollen, war den weitgereisten Herren der fruchtbringenden, aufrichtigen, pegnesischen und deutschsinnigen Gesellschaften zu viel. Mit Ausrufen wie Mordbube, Lügenbeutel machten sie sich Luft. Rist schrie, pfäffischer Agent. Jemand, Gerhard, verstieg sich in den Ruf Weiche Satan. Sie sprangen auf, schüttelten Fäuste und wären wohl Laurenberg voran handgreiflich geworden, hätte nicht Dach die Situation begriffen und Harsdörfers Zeichen aufgenommen. Mit seiner selbst in ernster Lage leichthin plaudernden Stimme, die immer sagen wollte, ist ja gut, Kinder, nehmt euch nur halb so ernst, schaffte er Ruhe und bat dann den Spielenden, sich zu erklären. Harsdörfer fragte Gelnhausen, den er als Freund ansprach, eher leise, ob er sich zu den Freveln bekenne, die ihm die Wirtin Libuschka zusätzlich angelastet habe. Er zählte alle Beschuldigungen auf, zum Schluss den ihn besonders kränkenden Schwindel mit dem gestohlenen Exemplar seiner Frauenzimmergesprächsspiele aus der Bibliothek des päpstlichen Nuntius. Jetzt vorherrschend selbstbewusst, sagte Gelnhausen, er wolle sich nicht mehr verteidigen, ja, ja und ja. Mit seinen Reitern und Musketieren habe er zeitgemäß gehandelt, wie die hier versammelten Herren gezwungen seien, zeitgemäß zu handeln, indem sie mit ihren Huldigungspoemen Fürsten zu loben hätten, denen die Mordbrennerei geläufig, wie das tägliche Ave sei, deren größerer Raub als sein Mundraub mit Pfaffensegen bedacht werde, denen Untreue praktisch wie ein Hemdwechsel sei und deren Reue kein Vater unser lang halte. Er hingegen, der beklagte Stoffel, bereue schon längst und werde noch lange bereuen, dass er solch lebensferner Gesellschaft zu Quartier verholfen, mit seinen Reitern und Musketieren vor gerotteten Landstürzern geschützt und obendrein sich selbst befleckend mit dreierlei Spießbraten, süffigem Wein, Stuttenbrot und gewürztem Konfekt verköstigt habe. Das alles, wie man sehe, ohne Gewinn für sich, wohl aber aus Dankbarkeit für etliche ihm hier erteilte Lektionen. Ja, ja, es stimme, dass er die hochgelehrten Poeten habe erfreuen wollen mit seiner mehr von den gehäuften Grüßen der im Stift Münster versammelten fürstlichen, königlichen und kaiserlichen Gesandten. Desgleichen habe er Harsdörfer, der ihm bis dahin so freundlich gesonnen und den er liebe wie seinen Herzbruder, mit einer kleinen Fantasie zu beglücken versucht. Was auch gelungen sei, denn der Nürnberger habe sich über den Widmungswunsch des päpstlichen Nuntius ohne Zieren gefreut. Was zähle da noch die Gewissheit, ob sich der Chigi wahrhaftig die Widmung gewünscht hatte oder ob er sie so hätte wünschen können oder sollen oder ob all dies nur dem Kopf des hier verklagten Stoffel als schönes Bild entsprungen sei. Wenn es den Herren, weil ohne Macht im Reich an Ansehen fehle, was stimme, müsse man das fehlende Ansehen glaubhaft in Szene setzen. Seit wann seien denn die Herren Poeten so trocken auf platte Wahrheit versessen? Was mache sie linker Hand stumpfsinnig, wenn sie doch mit der rechten geübt seien, ihre Wahrheiten wohlgereimt bis ins Unglaubliche zu erdichten? Werde denn das dichterische Lügen erst dann zur Wahrheit geadelt, wenn der Verleger es drucken lasse? Oder anders gefragt, sei etwa der in Münster nun schon ins vierte Jahr betriebene Land- und Menschenschacher tatsächlicher oder gar wahrhaftiger als der hierorts vor Telch des Emstor eröffnete Handel mit Versfüßen bei reichhaltigem Wort-, Klang- und Bildertausch? Zuerst verschlossen, dann hier und dort mit unterdrücktem Gelächter, kopfschüttelnd, nachdenklich, kühl aufmerksam oder genießerisch wie Hoffmannswaldau, insgesamt betroffen, hatte die Versammlung Gelnhausens Rede angehört. Dach zeigte vielfältigen Spaß angesichts der um ihn versammelten Verblüffung. Mit herausforderndem Blick traktierte er die schweigende Runde. Könne denn niemand diesen frechen Witz widerlegen? Nachdem sich Buchner zuerst mit lateinischem Zitat bei Herodot und Plautus aufgehalten hatte, schloss er, nun auch den Stoffel zitierend, mit einem »Es ist so«, worauf Loga bat, es genug sein zu lassen. Endlich wisse man, wer man sei, solch genauen Spiegel hätten nur Narren parat. Damit gab sich Gräflinger nicht zufrieden. Nein, kein Narr, das einfache Volk, welches diese Runde nicht beisitze, habe Wahrheit gesprochen. Ihm sei der Stoffel verwandt, auch ihn, den rumgetriebenen Bauernbub, habe zuerst das Leben gewürfelt, bevor er an Büchern hätte riechen dürfen. Wenn irgendwer den Stoffel rausschmeißen wolle, dann gehe auch er. Schließlich sagte Harsdörfer, so genarrt wisse er endlich, was über die Eitelkeit zu schreiben sei. Es möge der Bruder Gelnhausen bitte bleiben und ihnen allen noch mehr widrige Wahrheiten trichtern. Doch da stand der Stoffel schon wie zum Abschied im Fenster. Nein, nein, er müsse nun wieder dem Mars ins Geschirr. Das Münstersche Stift habe ihn mit Botschaft beladen, die er nach Kurköln und weitertragen solle. Lauter teure Geheimnisse wie dieses, 900.000 Taler müsse das Stift, wenn Frieden werde, an Satisfaktion zahlen, damit die Hessen aus Coesfeld, der Schwed aus Vechta und die Oranier aus Bevergen abzögen. Dieser Krieg verspreche, noch lange zu kosten. Er jedoch wolle sich mit dem kostenlosen Versprechen entheben, der Stoffel komme wieder. Bestimmt. Zwar möge Jahr nach Jahr gehen und noch ein Jahr, bis er sein Wissen aufgeputzt, sich in Harsdörfers Quellen gebadet, an Moscherosch Handwerk geschult und etlichen Traktaten die Regel abgeguckt habe, aber dann werde er da sein, höchst lebendig, in viel bedrucktem Papier versteckt. Doch wolle niemand von ihm vertändelte Schäfereien, übliche Laichabdankungen, verzwackte Figurenpoeme, zierliches Seelgewimmer oder brav gereimtes für die Kirchgemeinde erwarten. Er werde er den großen Sack aufmachen, den gefangenen Stunk freisetzen, des Kronos Parteigänger sein, den langen Krieg als Wortgemetzel neuerdings eröffnen, alsdann ein entsetzliches Gelächter auffliegen lassen und der Sprache den Freipass geben, damit sie laufe, wie sie gewachsen sei, grob und leis gestimmt, heil und verletzt, hier angewälscht, dort maulhenkolisch, immer aber dem Leben und seinen Fässern abgezapft, schreiben wolle er beim Jupiter, Merkur und Apoll. Damit nahm sich Gelnhausen aus dem Fenster. Doch schon im Garten kam er noch einmal mit letzter Wahrheit. Aus seinem Hosensack zog er ein Beutelchen, ließ es zweimal in der Hand springen, machte so seinen silbrigen Inhalt bekannt. Er lachte kurz und sagte, bevor er den Beutel durchs Fenster in die große Diele knapp vor die Distel warf, eine kleine Fundsache sei noch zu deponieren. Einer der Herren habe sein Beutelchen im Bett der Courage vergessen, so lustvoll es bei der Wirtin des Brückenhofes zugehe, überzahlen solle niemand den kurzen Spaß. Erst jetzt war er ganz und gar weg. Gelnhausen ließ die versammelten Poeten mit sich allein. Schon vermissten wir ihn. Von draußen her heiserten nur noch die Maulesel. Prall lag das Lederbeutelchen vor der Distel. Der alte Weckerlin stand auf, machte die paar Schritte mit Würde, nahm den Beutel und fand gelassen zu seinem Stuhl zurück. Niemand lachte. Noch war Gelnhausens Rede mächtig, die niemand abtun wollte. Schließlich sagte Dach ohne Übergang, nachdem sich nun alles geklärt und gefunden habe, solle jetzt wieder fleißig gelesen werden, sonst laufe ihnen mit dem Stoffel der Morgen davon. 20. Kapitel. Auch mir tat es leid, Christoffel Gelnhausen mit seinen kaiserlichen Reitern und Musketieren abziehen zu sehen. Er wieder im grünen Wams mit Federhut. Kein Goldknopf fehlte an seiner Montur. Was alles geschehen war, nirgendwo hatte er Schaden genommen. Auch deshalb konnte zwischen ihm und der Wirtin die Buschka kein Wort der Versöhnung fallen. Unbewegt sah sie aus der Wirtshaustür zu, wie seine kleine Partei sattelte, einen der in Ösel requirierten Planwagen bespannte und, und der Mitnahme des in Bronze gegossenen knebleinhohen Apoll den Brückenhof verließ, Gelnhausen voran. Da ich seit damals mehr weiß als die Libuschka, grau vor Hass, in der Wirtshausdiener ahnen konnte, will ich für den Stoffel sprechen. Seine Courage, annähernd ein Vierteljahrhundert nach seinem stummen Abschied von der Wirtin des Brückenhofes unter langem Titel Trutz Simplex oder ausführliche und wunderseltsame Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstürzerin Courage, dabei verborgen hinter dem Namen Philarchus Grossus von Trommenheim in Nürnberg gedruckt und von seinem Verleger Feldsäcker vertrieben, ist die späte Einlösung einstiger Racheschwüre. Weil der Autor des 2 Jahre zuvor gedruckten Simplicissimus seiner Courage erlaubt, selber zu reden und mit sich abzurechnen, ist sein Buch zum papierenden Denkmal einer unsteten und zählebigen, kinderlosen, doch erfindungsreichen, hinfälligen und streitbaren, in Röcken mannstollen, in Hosen männischen, ihre Schönheit vernutzenden, erbärmlichen und liebenswerten Frau geraten, zumal der Urheber aller weiteren Simpliziaden, der sich gelegentlich Hans Jakob Christopher von Grimmelshausen nannte, seiner Courage Papier ließ, auch ihm, dem Simplex, kräftig auszuteilen. Denn was Gelnhausen und die Libuschka wie Milch und Essig zusammenrührte, war zu starke Liebe, der Hass. Erst als das Kommando des kaiserlichen Regimentssekretärs schon über die äußere Emsbrücke unterwegs nach Warendorf, weiter nach Köln und aus der Sicht der Wirten war, versuchte ihre rechte Hand so etwas wie ein Winken, Nachwinken. Und auch ich hätte dem Stoffel nachwinken mögen, doch war es mir wichtiger, in der großen Wirtsdiele, wo bedeutend die Distel stand, den letzten Lesungen der versammelten Poeten beizusitzen, weil von Anfang an dabei wollte ich auch den Schluss bezeugen, nur nichts versäumen. Dort hatte man alle Unterbrechungen hinter sich. Daniel von Czepko, ein schlesischer Jurist und Rat der Herzöge von Brieg, dem seit seiner Straßburger Studentenzeit jene Gott- und Menschen verschmelzende Mystik, die der Schuster Böhme entfacht hatte, ein mit Gleichmut verdecktes Flackern eingab, dieser verschlossene, kaum beachtete Mann, dessen Freund gerne ich gewesen wäre, las mehrere Sinngedichte, deren Form paarweis laufender Alexandriner auch Gryphius und Logau lag. Ähnlich hatte sich vorerst noch roh und nicht bis zur letzten Klarheit der Widersprüche der junge Schäffler versucht. Vielleicht, weil der Breslauer Medizinstudent bei der anschließenden Kritik, wenn auch nur staunend, Czepkos Anfang im Ende und Ende im Anfang zu begreifen schien und weil am Vortag neben Schütz einzig Czepko aus des vortragenden Studenten Wirnis den umfassenden Sinn gehört hatte, begann zwischen den beiden eine Freundschaft zu wirken, die selbst dann noch möglich blieb, als Schäffler katholisch zum Angelus Silesius wurde und seinen cherubinischen Wandersmann in Druck gab, während Czepkos Hauptwerk, die gesammelten Epigramme, keinen Verleger fanden oder der Autor hielt sie zurück. Und entsprechend der später ausbleibenden Wirkung nahmen nur wenige der versammelten Poeten von Czepkos 2 Zeilen Notiz. Für so viel Stille fehlte es an Gehör. Einzig ein politisch anspielendes Gedicht, das Czepko als Fragment bezeichnete, wo Freiheit ist und Recht, da ist das Vaterland, dies ist uns aber nun und wir ihm unbekannt, fand breitere Zustimmung.